Ein alter Baum auf einer Wiese, der stolz und stark dort steht. Und ein alter Mann in seinem Schatten, der für sein Land um Heilung fleht. Er legt sich nieder und schließt die Augen und träumt, wie es einst mal war. Ein stolzes Volk mit germanischem Glauben und Kinderaugen so sternenklar. Trotzdem noch stark wie der alte Mann, wie der alte Mann. Vor 1000 Jahren ihm das Leben gab, ihm das Leben gab. Das Flehen des alten Mannes wird an Odins Tafel erhört. Und unsere Götter sich voll Zorn erheben, weil das Elend sie in unserem Lande stört. Als er Tränen vergoss und die Augen dann schloss, da wurde es finstere Nacht. Doch kämpfen wir wie er, fällt es uns nicht schwer und es wird wieder Tag sein, denn er war. Wie der alte Mann, vor 1000 Jahren ihm das Leben.